Ich saß und wartete in einem altmodischen Vorzimmer. Zuerst wusste ich nur, dass ich bei einer Exzellenz angemeldet sei, und dann fiel mir ein, dass es ja Herr von Goethe sei, von dem ich empfangen werden sollte. Leider war ich nicht ganz als Privatmann hier, sondern als Korrespondent einer Zeitschrift. Das störte mich sehr, und ich konnte nicht begreifen, welcher Teufel mich in diese Situation hineingeritten hatte. Außerdem beunruhigte mich ein Skorpion, der soeben noch sichtbar gewesen war und an meinem Bein hochzuklettern versucht hatte. Ich hatte mich zwar gegen das kleine schwarze Kriechtier gewehrt und geschüttelt, wusste aber nicht, wo es jetzt stecke, und wagte nirgends hinzugreifen. Auch war ich nicht ganz sicher, ob man mich nicht aus Versehen statt bei Goethe bei Mattison angemeldet habe, den ich aber im Traum mit Bürger verwechselte, denn ich schrieb ihm die Gedichte an Molly zu. Übrigens wäre mir ein Zusammentreffen mit Molly höchst erwünscht gewesen. Ich dachte sie mir wundervoll, weich, musikalisch, abendlich. Wäre ich nur nicht im Auftrag jener verwünschten Redaktion dagesessen. Mein Unmut hierüber stieg mehr und mehr und übertrug sich allmählich auch auf Goethe, gegen den ich nun mit einem Mal alle möglichen Bedenken und Vorwürfe hatte. Das konnte eine schöne Audienz geben. Der Skorpion aber, wenn auch gefährlich und vielleicht in meiner nächsten Nähe, versteckt war doch vielleicht nicht so schlimm. Er konnte, so schien mir, vielleicht auch Freundliches bedeuten. Es schien mir sehr möglich, dass er irgendetwas mit Molly zu tun habe, eine Art Bote von ihr sei oder ihr Wappentier, ein schönes, gefährliches Wappentier der Weiblichkeit und der Sünde. Konnte das Tier nicht vielleicht Vulpius heißen? Aber da riss ein Diener die Tür auf, ich erhob mich und ging hinein. Da stand der alte Goethe, klein und sehr steif, und richtig hatte er einen dicken Ordensstern auf seiner Klassikerbrust. Immer noch schien er zu regieren, immer noch Audienzen zu empfangen, immer noch die Welt von seinem Weimarer Museum aus zu kontrollieren. Denn kaum hat er mich erblickt, so nickte er ruckend mit dem Kopf wie ein alter Rabe und sprach feierlich: »Nun, ihr jungen Leute, ihr seid ja wohl mit uns und unseren Bemühungen recht wenig einverstanden.« »Ganz richtig«, sagte ich, von seinem Ministerblick durchkältet. »Wir jungen Leute sind in der Tat nicht mit Ihnen einverstanden, alter Herr. Sie sind uns zu feierlich, Exzellenz, und zu eitel und wichtigtuerisch und zu wenig aufrichtig. Dies dürfte das Wesentliche sein. Zu wenig aufrichtig.« Der kleine alte Mann bewegte den strengen Kopf etwas nach vorn, und indem sein harter, amtlich gefalteter Mund sich in einem kleinen Lächeln entspannt und entzückend lebendig wurde, schlug mir plötzlich das Herz, denn es fiel mir auf einmal das Gedicht ein: »Dämmerung senkte sich von oben«, und dass dieser Mann und dieser Mund es sei, aus dem die Worte jenes Gedichtes gekommen waren. Eigentlich war ich in diesem Augenblick schon vollkommen entwaffnet und übermannt und wäre am liebsten vor ihm hingekniet. Aber ich hielt mich stramm und hörte aus einem lächelnden Munde die Worte: »Ei, also der Unaufrichtigkeit zeihen Sie mich, was das für Worte sind. Wollen Sie sich nicht näher erklären?« »Gern wollte ich das, sehr gern.« »Sie haben, Herr von Goethe, gleich allen großen Geistern die Fragwürdigkeit, die Hoffnungslosigkeit des Menschenlebens deutlich erkannt und gefühlt, die Herrlichkeit des Augenblicks und sein elendes Verwelken, die Unmöglichkeit, eine schöne Höhe des Gefühls anders zu bezahlen als durch die Kerkerhaft des Alltags, die brennende Sehnsucht nach dem Reich des Geistes, die mit der ebenso brennenden und ebenso heiligen Liebe zur verlorenen Unschuld der Natur in ewigem tödlichem Kampfe liegt, dies ganze furchtbare Schweben im Leeren und Ungewissen, dies verurteilt sein zum vergänglichen, niemals vollgültigen, ewig versuchhaften und dilettantischen, kurz die ganze Aussichtslosigkeit, Verstiegenheit und brennende Verzweiflung des Menschseins. Dies alles haben Sie gekannt, sich eh und je auch dazu bekannt, und dennoch haben Sie mit Ihrem ganzen Leben das Gegenteil gepredigt, haben Glauben und Optimismus geäußert, haben sich und anderen eine Dauer und einen Sinn unserer geistigen Anstrengungen vorgespielt. Sie haben die Bekenner der Tiefe, die Stimmen der verzweifelten Wahrheit abgelehnt und unterdrückt, in sich selbst ebenso wie in Kleist und Beethoven. Sie haben jahrzehntelang so getan, als sei das Anhäufen von Wissen, von Sammlungen, das Schreiben und Sammeln von Briefen, als sei ihre ganze Weimarer Altersexistenz in der Tat ein Weg, um den Augenblick zu verewigen, den sie doch nur mumifizieren konnten, um die Natur zu vergeistigen, die sie doch nur zur Maske stilisieren konnten. Das ist die Unaufrichtigkeit, die wir ihnen vorwerfen.« Nachdenklich blickte der alte Geheimrat mir in die Augen. Sein Mund lächelte noch immer. Dann fragte er zu meiner Verwunderung: »Die Zauberflöte von Mozart muss Ihnen dann wohl recht sehr zuwider sein.« Noch ehe ich protestieren konnte, fuhr er fort: Die Zauberflöte stellt das Leben als einen köstlichen Gesang dar. Sie preist unsere Gefühle, die doch vergänglich sind, wie etwas Ewiges und Göttliches. Sie stimmt weder dem Herrn von Kleist noch dem Herrn Beethoven zu, sondern predigt Optimismus und Glauben. Ich weiß, rief ich wütend, weiß Gott, wie Sie gerade auf die Zauberflöte verfallen sind, die mir das Liebste auf der Welt ist. Aber Mozart ist nicht 82 Jahre alt geworden und hat nicht in seinem persönlichen Leben diese Ansprüche an Dauer, an Ordnung, an steife Würde gestellt wie Sie. Er hat sich nicht so wichtig gemacht, er hat seine göttlichen Melodien gesungen und ist arm gewesen und früh gestorben, arm, verkannt. Der Atem ging mir aus, 1000 Dinge hätten jetzt in 10 Worten gesagt werden müssen. Ich begann an der Stirn zu schwitzen. Goethe aber sagte sehr freundlich, »Dass ich 82 Jahre alt geworden bin, mag immerhin unverzeihlich sein. Mein Vergnügen daran war indessen geringer, als Sie denken mögen. Sie haben recht, ein großes Verlangen nach Dauer hat mich stets erfüllt. Ich habe stets den Tod gefürchtet und bekämpft. Ich glaube, der Kampf gegen den Tod, das unbedingt und eigensinnige Leben wollen, ist der Antrieb, aus welchem alle hervorragenden Menschen gehandelt und gelebt haben. Dass man am Ende dennoch sterben muss, dies hingegen, mein junger Freund, habe ich mit 82 Jahren ebenso bündig bewiesen, wie wenn ich als Schulknabe gestorben wäre. Wenn es zu meiner Rechtfertigung dienen kann, möchte ich dies noch sagen. In meiner Natur ist viel Kindliches gewesen, viel Neugierde und Spieltrieb, viel Lust zum Zeitvergeuden. Nun, da habe ich eben etwas lange gebraucht, bis ich einsah, es müsse des Spielens einmal genug sein. Während er dies sagte, lächelte er ganz durchtrieben, geradezu schlingelhaft. Seine Gestalt war größer geworden, die steife Haltung und die krampfhafte Würde im Gesicht war verschwunden. Und die Luft um uns her war jetzt ganz voll von lauter Melodien, lauter Goethe-Liedern. Ich hörte Mozarts Veilchen und Schuberts »Füll ist wieder Busch und Tal« deutlich heraus. Und Goethes Gesicht war jetzt rosig und jung und lachte und glich bald dem Mozart, bald dem Schubert wie ein Bruder. Und der Stern auf seiner Brust bestand aus lauter Wiesenblumen. Eine gelbe Primel blühte froh und feist aus seiner Mitte hervor. Es passte mir nicht ganz, dass der alte Mann sich meinen Fragen und Anklagen auf eine so scherzhafte Art entziehen wollte. Und ich blickte ihn vorwurfsvoll an. Da neigte er sich vor und brachte seinen Mund, den schon ganz kindlich gewordenen Mund, dicht an mein Ohr und flüsterte leise in mein Ohr hinein, »Mein Junge, du nimmst den alten Goethe viel zu ernst. Alte Leute, die schon gestorben sind, muss man nicht ernst nehmen, man tut ihnen sonst Unrecht. Wir Unsterblichen lieben das Ernstnehmen nicht, wir lieben den Spaß. Der Ernst, mein Junge, ist eine Angelegenheit der Zeit. Er entsteht, so will ich dir verraten, aus einer Überschätzung der Zeit. Auch ich habe den Wert der Zeit einst überschätzt. Darum wollte ich 100 Jahre alt werden. In der Ewigkeit aber, siehst du, gibt es keine Zeit.« Die Ewigkeit ist bloß ein Augenblick, gerade lange genug für einen Spaß. In der Tat war kein ernstes Wort mehr mit dem Mann zu reden. Er tänzelte vergnügt und gelenkig auf und nieder, ließ die Primel aus seinem Stern bald wie eine Rakete rausschießen, bald klein werden und verschwinden. Während er mit seinen Tanzschritten und Figuren glänzte, musste ich denken, dass dieser Mann es wenigstens nicht versäumt habe, tanzen zu lernen. Er konnte es wundervoll. Da fiel der Skorpion mir wieder ein, oder vielmehr Molly, und ich rief Goethe zu, »Sagen Sie, ist Molly nicht da?« Goethe lachte laut, er ging zu seinem Tisch, schloss ein Schubfach auf, nahm eine kostbare lederne oder samtene Dose raus, öffnete sie und hielt sie mir unter die Augen. Da lag klein, tadellos und schimmernd ein winziges Frauenbein auf dem dunklen Samt. Ein entzückendes Bein, im Knie ein wenig gebogen, der Fuß nach unten gestreckt, in die zierlichsten Zehen spitz auslaufend. Ich streckte die Hand aus und wollte das kleine Bein an mich nehmen, das mich ganz verliebt machte, aber so wie ich mit 2 Fingern zugreifen wollte, schien das Spielzeug sich mit einem winzigen Zuck zu bewegen, und es kam mir plötzlich der Verdacht, dies könne der Skorpion sein. Goethe schien das zu begreifen, schien sogar gerade dies gewollt und bezweckt zu haben. Diese tiefe Verlegenheit, diesen zuckenden Zwiespalt von Begehren und Angst. Er hielt mir das reizende Skorpionchen ganz nahe vors Gesicht, sah mich danach verlangen, sah mich davor zurückschaudern, und dies schien ihm ein großes Vergnügen zu machen. Während er mich mit dem holden, gefährlichen Ding neckte, war er wieder ganz alt geworden, uralt, 1000 Jahre alt, mit schneeweißem Haar. und sein welkes Greisengesicht lachte still und lautlos, lachte heftig in sich hinein mit einem abgründigen Greisenhumor.